dann hast du vielleicht Deutschland auch noch mal mit den Augen deiner Pflegemutter gesehen, als sie hier war. Richtig. Und hat sie mir damals auch gesagt, mein Gott, dein Leben hier ist auch aber so schwer, sagt er zu mir, du machst alles, ne? Und du musst mit zwei Kindern noch erziehen, du bist hochschwanger, du musst das alles machen, das machen. Und ja, sage ich, das ist das Leben, sage ich, das ist die Realität hier in Deutschland. Auf den Philippinen, wenn man Krankenschwester ist, verdient man Geld, hat man ein Kindermädchen, hat man eine Putzfrau zu Hause und hier ist nicht möglich, weil wir die Leute hier pro Stunde bezahlen und nicht pro Tag oder pro Monat. Und das hat meine Mutter auch gesehen, wie ich gelebt habe. Und da sagte sie natürlich zu meinen Geschwistern, ich habe gesehen, wie eure Schwester in Deutschland lebt. Es ist nicht so einfach. Und die ist ja alleine, der Mann kommt zu spät nach Hause, weil er natürlich auch arbeiten muss. Und ja, es ist ein schwerer Job als Mutter und gleichzeitig auch, nee, ich war damals, als meine Mutter hier war, ich war nicht am Arbeiten, weil ich hochschwanger war, aber als Mutter, dreifacher Mutter, ist ganz alleine da und das ist nicht so einfach, sagte meine Mutter zu meiner Geschwister. Und ich meine, du wärst halt dort wahrscheinlich nie alleine, denn du hast ja so viele Geschwister und Freunde und Nachbarn und das fehlt wahrscheinlich hier, oder? Ja, wenn man gerade Kinder gekriegt hat, wenn man gerade ein Kind gekriegt hat, das fehlt einfach die Familie. Die Unterstützung von der Familie fehlt mir so schwer. Wirklich, weil ich habe das gemerkt mit dem ersten Kind. Ich habe da nur geheult, weil klar, mein Ex-Mann war da, aber der muss auch nach ein paar Tagen wieder arbeiten und stehe ich da alleine. Und ich habe da wirklich auch das Gefühl, ich habe damals gesagt, schön wäre es, wenn einer von meinen Geschwistern in meiner Seite sein kann, weil das ist schon ganz gut, wenn einer sagt, kannst du mir helfen? Und da ist keiner da. Klar, meine Schwiegermutter war da, die haben alles auch getan, um mir zu helfen, aber mir fehlt einfach die Familie, wo ich dann sage, kannst du das machen? Gerade als der Zweite auch da war, das fällt immer mehr und fällt mir meiner Familie und deswegen habe ich dann auch ab und zu mal Heimweh gehabt, wo ich dann gesagt habe, hätte lieber doch auf den Philippinen meine Kinder gekriegt, wo ich meinen Ex-Mann damals gesagt habe, müsste lieber doch auf den Philippinen wohnen, weil ich habe da Kindermädchen oder ich habe da eine Putzfrau und Habt ihr darüber nachgedacht? ich habe darüber nachgedacht, aber mit dem Ex-Mann natürlich nicht. Dieser Heimweg wahrscheinlich, dieses Gefühl, diese Familienatmosphäre, die mir gefehlt hat. Wenn mein Ex-Mann und ich haben wir uns gestritten, dann gab es immer diese Aussage von mir, wenn ich meine Kinder die Möglichkeiten nach Philippinen mitnehme, nehme ich mit und komme ich nicht wieder. Und das war mein Fehler, gebe ich zu. Und das hat mein Ex-Mann bis mehrere Jahre dann halt Angst gemacht, dass wenn wir gestritten haben, dass ich abhaue, dass ich die Kinder wegnehme. Und das hat er mir letztendlich die letzte, alles, was unsere Ehe nicht mehr retten konnte, das hat er mir dann erwähnt. Ja, ihr lebtet immer noch in so einem Haus, wo der nächste Nachbar 300 Meter weit weg ist? Oder so? Das ist ja noch extra schwer. Ich meine, hier, wir sehen die Häuser, also die Nachbarn zumindest auf der anderen Straßenseite. Aber ja, also ich habe auch, glaube ich, gelesen, von der Fläche her ist der Unterschied zwischen Deutschland und den Philippinen nicht besonders groß. Also die sind recht ähnlich in der Fläche, aber natürlich die Einwohnerzahl, Einwohner. die sind deutlich höher auf den Philippinen. Und ja, wir haben ja in Deutschland schon eine recht dichte Besiedlung im Vergleich. Denken wir mal an Nordeuropa oder so. Haben wir schon eine recht dichte Besiedlung. Aber Philippinen eben noch mehr. Und dann Das kommst du stimmt. hier hin und es ist kalt und die Menschen sind nicht auf der Straße und sind alle in ihren Häuschen irgendwo eingeschlossen. Ja. Also Herbst mag ich nicht. Wirklich, Herbst mag ich nicht, das macht mich traurig. Damals war das so traurig und weil es mir zu dunkel und kalt und nass und ungemütlich. Aber dadurch, dass ich damals drei kleine Kinder habe, der hat mich einfach nicht so richtig mehr interessiert, weil ich war so beschäftigt, die Zeit war so schnell rum wegen den Kindern. Die Beschäftigung mit den Kindern hat mich abgelehnt, sage ich mal so. Und ja, aber trotzdem, wenn ich die Möglichkeiten habe, mal zu wählen, entweder Sommer oder Herbst, dann werde ich dann 101% Sommer nur haben. Aber geht leider nicht. Bei uns auf den Philippinen natürlich gibt es Regen und Sommer. Ja. Hast du mal irgendwie so verglichen, hast du Vergleiche angestellt zwischen dem Leben der Frauen auf den Philippinen und hier in Deutschland? Hast du darüber nachgedacht? Nein, nein. Ich habe das nie drüber gedacht, weil ich habe das gemerkt, das Leben, also sag ich mal so, die Frauen in Deutschland und die Frauen auf den Philippinen ist fast das Gleiche. Die Frauen hat sogar, wenn ich mal sagen darf, die haben mehr Macht als auch, also genau wie in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das falsch betone, aber bei uns auf den Wenn das Philippinen, dein Eindruck ist, nee, dann zählt das ja, erstmal. also wenn ich mal sagen darf, auf den Philippinen ist das so, die Frau hat mehr zu sagen. Aber nicht wahrscheinlich nicht alle, aber die Frauen, die ich kenne, die Frauen hat mehr zu sagen. Und dann sagen die auch immer, das habe ich auch zu meinem Ex-Mann damals gesagt oder zu meinem jetzigen Freund jetzt, die Frauen läuft sogar mehr Schritte vor als der Mann. Der Mann ist ab und zu mal hinten und trägt die Sachen, was man eingekauft wird, und die Frauen geht schon vor. Okay, das ist das übliche Bild. Ja. Und von daher kenne ich das nicht. Ich bin auch so, philippinische Frauen ist wirklich ein temperamentvolle Frauen. Wie ich weiß es nicht bei den anderen philippinischen Frauen, aber ich kenne viele, die mit dem deutschen Männer verheiratet sind, die sagen, wo lang geht. Die Frauen sagen mehr, wo lang geht, als die deutschen Männer. Die Frauen Okay, sie sagt sagen, jetzt, wo es lang geht. ja genau, die entscheiden sogar mehr als die Männer. Und das weiß ich auch. Ich merke das auch bei den anderen philippinischen Frauen. Und deswegen in so ein, wenn wir philippinische Frauen zusammen sind, komischerweise nicht so wie in Deutschland, die Partner, die sitzen alle zusammen in einem Tisch, aber bei philippinisch Frauenparty nicht. Die Männer sind in einem anderen Tisch, weil die das wollen, weil wir unsere Sprache sprechen wollen, dass die natürlich nicht verstehen kann. Und wenn der Mann sagt, ich spreche eher Deutsch, nee, wir müssen unsere Sprache erstmal unterhalten, weil wir uns auch mal vermissen. Okay, du hast jetzt einen großen Bekanntenkreis, wo die Frauen alle von den Philippinen und die Herren alle aus Deutschland sind. Ja, als ich noch verheiratet war, ja, mittlerweile weniger, weil ich ja mehr arbeiten muss, nicht muss, sondern will, möchte. Und ja, es ist jetzt so, man wird älter und dieses trüb und ach, diese turbulente Party, die hat ein bisschen nachgelassen. Und ich wohne jetzt auch ein bisschen weiter als hier in Hamm hier. Ich meine, noch in Hamm, aber nicht mehr hier in der Nähe, wo meine ganze Freundeskreis sind. Deswegen hat sich jetzt nachgelassen, ein bisschen nachgelassen. Aber damals war das. Jede Woche war ich damals mit einem Karaoke-Abend mit meinen Freunden und ein bisschen zum Plaudern, ein bisschen was trinken, ein bisschen Karten spielen. Das hat mich jede Woche mal beschäftigt. Aber jetzt leider nicht mehr. Sehr wenig. Als du verheiratet Als ich warst. noch verheiratet war. Ja, genau. Ja.